Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier gibt's wie gewohnt die neuesten Scheiben frisch aus dem Presswerk. Natürlich wie immer beim Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt's neue Musik von Daniel Lanois, der ja Produzent von vielen, vielen großen Bands mit einem neuen Soloalbum. Die Tink Tink sind mit dabei. Ob die noch was drauf haben auf ihrem neuesten Album mit dem Titel Super Critical, bleibt abzuwarten. Dann gibt's ein bisschen Schmusepop mit Andy Burrows und auch mit Ben Howard. Es gibt große Remix-Kunst von DJ Kotze, Französisches mit Marianne Dissart und Coralie Clément, beide mit neuen Alben dabei. Außerdem ja, Disco-Sounds aus New York mit Juan McLean. Eben gerade gab es einen Track von den Oracles, eine junge, spannende, nette Band aus Berlin. Die haben gerade eine EP veröffentlicht vor einigen Tagen. Stanford Taurus heißt die. Davon hörten wir den Song Gazing From Without. Und auch die nächste Band kommt aus der Hauptstadt, das ist Mutter. Die gibt es schon seit gefühlt 20, 25 Jahren, haben gerade mit Text und Musik eine neue Platte veröffentlicht. Sperrig wie immer, aber textlich auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Hier kommen sie mit Wertschonlust, so zu leben. Von unserem Balkon, da können wir sehen, die füllenden Flaschen, womit wir nur spülen. Sie putzen die Scheiben, was wir gar nicht wollen. Wir fühlen uns belästigt, genötigt, bedroht. Wohin nur mit denen, die ungefragt kamen, die keiner mag und niemand will. Und gar nicht bescheiden, nur seltsam und fremd. Das Reden, das Spenden, das Tun, immun gegen Hass, er schlägt ihn entgegen. Von unserer Seite, die den Wohlstand gutieren. Warum sind sie hier und wollen nicht gehen? Die eine Seite des Parks gehört ihm. Egal. Egal wie sehr wir hassen, nichts scheint sie zu

earth would change, even gravity's might. With the dust in the ash of our father's past, stuck neatly in our blood. Oh, what length we've waited for this place to seek us out. Our glory at the end of Columbus. Ein Track von John Holt. John Holt war ein Sänger, ein großartiger aus Kingston, Jamaica. Natürlich hat er früher in Bands Musik gemacht, dann Anfang der 70er Jahre seine Solokarriere begonnen und einige doch Hits gehabt, wenn man so sagen darf. Hat nie so richtig in diesem Reggae-Genre reingepasst, weil er eigentlich eher immer einen Tick zu langsam war und das Ganze mehr so unter Lovers Rock manchmal auch abgestempelt wurde, obwohl natürlich John Holt vom Grunde her ein richtiger Rocksteady-Typ war. Er hat, wie ich schon eben gerade gesagt, tolle, tolle Songs gemacht. Er hat sie gemacht, weil er ist am 19. Oktober gestorben. Wie alt er geworden ist, John Holt, darüber gibt es unterschiedliche Quellen im Internet. Einige sagen 67, einige sagen 69. Das Alter ist auch egal. Das Alter ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es ihn nicht mehr, aber seine Musik lebt weiterhin nochmal. John Holt mit dem fantastischen Fancy Make-up. Don't watch those pretty dresses that they wear, those fancy makeup all over their face, those rubies, diamonds that cover their necks, their fancy handbags to match their dress. They will rob. Don't let them tell you it. just one of their old alibi. They will take you out for a ride, then give you their same old fancy slide. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry. They will rob you, they will rob you. John Holt hier mit zeitlos guter Musik, Fancy Make-up, der Sänger aus Jamaica, gerade eben verstorben in London. Seine Musik lebt weiter, denn die ist wirklich zeitlos seit über 40 Jahren inzwischen auch schon, wie er sie hier solo gemacht hat. Zeitlos auch die Musik von Sun Ra, der wäre diese Tage 100 Jahre alt geworden. Und zu diesem Anlass gibt es eine Compilation, Sun Ra and His Orchestra in the Orbit of Ra heißt diese Platte. Er selbst hat einmal gesagt, er kommt vom Saturn, da das weiße Amerika ihn wie ein Alien behandelt hat. Und so ein bisschen anarcho-mäßig und Free Jazz vor allen Dingen mäßig war er immer drauf. Hier kommt Sun Ra and the Smith Science Orchestra mit Rocket Number 9, Take Off for Planet Venus. Enough.

natürlich immer noch den Sunday Service. Matthias Modica wurde mal eine Zeit lang als der deutsche James Murphy bezeichnet. Vollkommen zu Recht, denn James Murphy ist der Mitbetreiber des New Yorker Labels DFA und auch Matthias Modica ist Labelbetreiber. Gomma Records heißt sein Baby und ja, beide machen Musik. James Murphy kennt man vom LCD Sound System und Matthias Modica als Munk und beide machen ja, Clubmusik. Beide waren auch ja, vor vielen, vielen Jahren dort ziemlich richtungsweisend. Und ja, jetzt gibt es eine neue Platte von Munk, Chanson 3000 oder 3000 oder 3000, wie auch immer man das gerne aussprechen möchte. Das neueste Werk, da gibt es ja nicht wirklich Chansons drauf, sondern eher pop-orientierte Clubmusik natürlich. Auch wenn zwei Gastsängerinnen dabei sind. Zum einen Lizzie Page und dann Mona Lazette. Die kommen aber nicht aus Frankreich, wie man vielleicht aufgrund des Titels hier vermuten könnte, sondern die eine aus den USA, die andere aus Nigeria, aber beide wohnhaft in Berlin. Daher kennt man halt auch den Herrn Modica und hat sich hier ja für diese Kooperation dann getroffen. Der Track gerade eben übrigens von Munk, der hieß Deceiver. Auch ja, die nächste Musik kommt dann wirklich mal aus Frankreich, hat mit Chanson was am Hut, und zwar Coralie Clément, ist die kleine Schwester von Benjamin Biolay übrigens. Da liegt die Chanson-DNA sozusagen in der Wiege schon mit da drin. Ihr neuestes Album La Belle Affaire, hier kommt Coralie Clément mit ihrem Song Un Jour. Je te suive en enfer au paradis. Tu veux que je me glisse en hiver dans ton lit. Sans vraiment que l'on s'abîme, qu'on en vienne pousse au crime. Sans vraiment que l'on se taise, que l'on se sente mal à l'aise. Moi, je veux que tu me pousses à ne plus rien faire en douce. Je veux que tu m'épuises et qu'ensemble de ça, tu me méprises. Un jour ou l'autre, je ne serai plus là. Je perdrai ta voix. Un jour ou l'autre, je ne serai plus rien de toi. Tu mourras sans moi. Moi, je veux que tu m'épouses. Que l'on vive dans l'ivresse. Je veux que l'on s'enlise et qu'ensemble on paraisse. Sans vraiment que l'on se plaise, sans vraiment que l'on se taise. Au lieu de ça, tu me méprises. Un jour ou l'autre, je ne serai plus là. Je perdrai ta voix. Un jour ou l'autre, je ne serai plus rien de toi. Tu mourras sans moi. Un jour plus là, tu suivras mes pas. Un jour ou l'autre, tu ne seras plus rien de moi. Je mourrai pour toi. Jour, Das war Coralie Clément, der Track von neues Album La Belle Affaire. Und ihr Bruder Benjamin Biolay war diesmal nicht an der Produktion beteiligt wie bei vorherigen Alben. Er hat zwar auch mal vorbeigeschaut, bei einem Track mitgemacht, aber ansonsten hat er sich ziemlich zurückgehalten und seiner Schwester das Feld überlassen. Der Kleineren muss ja auch mal sein. Auch die nächste Künstlerin kommt aus Frankreich. Marianne Dissard singt aber eher auf Englisch, zumindest zum größten Teil, weil sie auch die letzten Lebensjahre in Tucson, Arizona verbracht hat, mit anderen Musikern dort zusammen abhängt, die man aus dem Umfeld von Calexico oder auch Giant Sand kennt. Und ihr drittes Album ist vor kurzem erschienen, The Cat Not Me, betitelt. Hier kommt Marianne Dissard mit ihrem Track Election. Das war Marianne Dissard Election, der Track von ihrem neuen Album The Cat Not Me. Und hier aus England, aus London, genauer gesagt, die Dexters mit ihrem Track Cloudfest. Tja, die Jungs mögen es auch manchmal dann etwas rockiger. Dexters waren das. Die kommen, wie gesagt, aus dem östlichen, einer östlichen Ecke von London, East London sozusagen. Haben im Frühjahr mit Shimmer Gold eine Platte veröffentlicht und davon eben nochmal der Track Cloud Fest. Die Band auch die nächsten Tage in Deutschland auf Tour. Sharer Warden kennt man vielleicht als Musikerin von der Band von Sufjan Stevens, hat aber auch noch ein Soloprojekt, was eigentlich bekannter sein dürfte als ihr wirklicher Name. Das nennt sich dann My Brightest Diamond. Sie hat vor kurzem auch eine Platte veröffentlicht mit dem Titel This Is My Hand. Da lauschen wir mal rein. Hier kommt My Brightest Diamond mit ihrem Track Pressure. Shiny, I